Der Völkermord und die Debatte um seine Leugnung, unter anderem durch die türkische Regierung, ist ja auch von Filmemachern immer mal wieder aufgegriffen worden. Und darüber möchte ich jetzt hier im Kompressor mit unserer Kinoexpertin Anke Lewicke sprechen. Hallo Anke. Hallo. Ja, wie bebildert man einen Völkermord, der lange Zeit nicht einmal so heißen durfte? Also was hat da das Kino bisher für einen Weg gefunden? Ja, was ich interessant finde, ist, dass Kino relativ früh angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar wurde der erste Film schon 1919 in den Staaten gedreht. Der Titel ist Geschändetes Armenien. Und zwar basiert dieser Film auf den Lebensberichten einer jungen Frau, die als 14-Jährige von einem türkischen Pascha entführt wurde, in einem Harem gesteckt wurde. Sie hat auch mit angesehen, wie ihre Eltern und ihre Geschwister umgebracht wurde. Sie konnte dann aber in die Staaten fliehen, hat schnell alles aufgeschrieben und das wurde dann verfilmt. Leider sind von diesem Film nur noch 24 Minuten zu sehen. Die sind aber restauriert. Die kann man auch im Netz finden. Und dieser Film wurde damals dann auch gezeigt, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Also in England hat man ihn eingesetzt, auch um zu zeigen, um nationale Minderheiten zu schützen. Also es waren so richtige pädagogische Vorführungen, zweimal am Tag. Und bis heute haben sich eigentlich diese Filme diesen Aspekt bewahrt, dass man erstmal aufklärt, was ist da überhaupt geschehen. Und ich glaube, es gibt in Armenien auch dieses Bedürfnis. Ich war kürzlich in Beirut und da war ich im armenischen Viertel. Und da bin ich in einen DVD-Laden reingegangen, natürlich auch, um amerikanische Serien zu kaufen. Da gab es dann auch direkt die Hollywood-Produktion schon auf DVD. Aber es gab auch ein kleines Fach eben mit Film über den armenischen Genozid und man hat eben von der Verkäuferin dann auch eine Einführung in die einzelnen Filme bekommen. Das ist natürlich immer die Frage, ob Anspruch und Realität übereinstimmen. Also leisten diese Kinofilme wirklich einen Beitrag bei der Aufklärung? Ja, es ist ganz interessant. Also ich meine, im Vorfeld geben diese Filme ja schon immer Sorgen für Diskussionen. Man muss nur an Fatih Akin denken. Bevor The Cut überhaupt gezeigt wurde, hat sich die türkische Regierung einfach schon aufgeregt. Genauso war es bei Das Haus der Lerchen von den Gebrüder Taviani, der 2007 auf der Berlinale lief. Also diese Bilder müssen erstmal immer um ihr Existenzrecht überhaupt kämpfen. Und dann kann man die Bilder hinterfragen. Also kann man das Unfassbare überhaupt zeigen und mit welchen visuellen Strategien? Aber erstmal ist es wichtig, dass es diese Filme überhaupt gibt. Also man muss mal denken, eine Fernsehdokumentation von Ralf Giordano von 1986, die hieß, die armenische Frage existiert nicht mehr. Die wurde einmal ausgestrahlt. Danach haben 30.000 Türken demonstriert. Danach wurde diese Sendung einfach vom WDR verschwiegen und kam erst wieder viel, viel später rein. Also man merkt einfach, dass diese Bilder um ihr Existenzrecht, um es nochmal zu sagen, kämpfen müssen. Das heißt, dass das Kino nicht nur inhaltlich, bildästhetisch oder anders an die Grenzen stößt, sondern eben ganz de facto durch politischen Tagesdruck. Also muss es sich im Prinzip neu erfinden. Es muss sich immer wieder neu erfinden. Die Geschichte muss immer wieder erzählt werden. Und natürlich gibt es dann eben auch Diskussionen, genau wie beim Holocaust, wie kann man das überhaupt darstellen? Und da wird es dann vielleicht auch filmisch oder filmästhetisch interessant. Und da muss man dann doch sagen, dass die Filme bisher relativ schnell an ihre Grenzen gekommen sind. Nimmt man jetzt den Film von Fatih Akin oder Das Haus der Lerchen von den Tavianis, das sind ja alles so naturalistische Herangehensweisen. Da hat man immer das Gefühl, um es überspitzt zu sagen, die armenischen Opfer kommen gerade aus dem Kostümfundus. Man sieht so richtig, wie der Dreck nachgeschminkt ist. Also das Grauen wird da nicht richtig gezeigt. Aber wie kann man das überhaupt zeigen? Also wie kann man die Deportation, das Verhungern von Frauen und Kindern in der Wüste zeigen? Was ich aber interessant finde, auch wenn dieser naturalistische Ansatz immer vielleicht ein bisschen vereinfachend und banalisierend ist, er zeigt immer, dass es ein Völkermord war. Es geht immer um die Systematik dahinter. Und das ist auch schon bei dem eben erwähnten Film von 1919 so gewesen, dass man eben richtig sieht, dass die armenischen Soldaten entwaffnet wurden, dass sie ihren eigenen Gräber graben, also ihr eigenes Grab graben mussten. Und man sieht eben auch schon die Frauen an den Kreuzen hängen. Also das Kino war da schon auch immer sehr, sehr drastisch. Und nun sind 100 Jahre vergangen. Es ist weiterhin schwer, dem Thema gerecht zu werden. Wenn Sie jetzt ein kleines Resümee ziehen, ja, gibt es dann Bilder oder Szenen, die besonders im Gedächtnis bleiben, wo Sie sagen, die haben es geschafft, auch der Debatte gerecht zu werden? Ja, bei den Gebrüder Tarianis gibt es zwischendrin immer wieder Archivfotografien. Und das sind sehr berührende Bilder. Da sieht man einfach Gesichter auch von Kindern, die einen fragend anschauen. Und da ist das Grauen eigentlich ganz drin. Da frage ich mich einfach, hätte man da nicht einfach nur die Geschichte drum herumstricken können? Also hätte man wirklich alles noch so drastisch im Film nachstellen müssen? Hätte man, glaube ich, darauf verzichten können? Aber diese Fotografien finde ich sehr bewegend. Und dann gibt es auch einen armenischen Film aus dem Jahre 1977, Nahapet heißt der, und der handelt von einem Bauern, der überlebt hat und dessen Familie aber gestorben ist. Und wenn er jetzt durch die Wüste läuft, dann spürt man einfach, dass er sich immer noch an seine Familie erinnert. Also die Geister der Vergangenheit sind da, die Geister seiner Verwandten. Und da ist sozusagen die Vergangenheit, ohne dass sie eben konkret dargestellt worden, in jedem dieser Bilder präsent. Was gibt es im Kino, in der Kinogeschichte über den Völkermord an den Armeniern? Ist es gelungen? Wird es gerecht? Anke Lewicke war das, unsere Filmkritikerin. Vielen Dank dafür.